Die USA-Koreanerin Ahn Eun-hee richtete jüngst an den US-Präsidenten Trump einen Brief, in dem sie im Namen von prominenten Frauen der wissenschaftlichen, geschäfts-, bürger-, gesellschaftlichen und militärischen Kreise von 40 Ländern, einschließlich der DVRK und der Koreakriegsteilnehmerstaaten, die Sicherung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel forderte. Darin bestand die USA-Koreanerin darauf, dass ausschließlich die Diplomatie der einzige Ausweg aus der Atomkrise und Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel sei. Korea sei das einzige Land, das infolge des Zweiten Weltkrieges gespaltet und noch nicht wieder vereinigt worden sei. Im Brief forderte sie den gegenwärtigen US-Präsidenten mit Nachdruck zu folgenden Schritten auf, um in Korea den Krieg zu verhüten und auf der koreanischen Halbinsel den Frieden herbeizuführen. Das Waffenstillstandsabkommen aus dem Jahr 1953 soll durch ein bindendes Friedensabkommen ersetzt werden, um damit den Friedensprozess für die Beendigung des Koreakrieges zu beginnen. Seit 1950 wird die koreanische Halbinsel ständig bedroht, vor allem durch die Atomwaffen, was die Koreaner fortdauernd in Unruhe versetzt. Dazu verschärft die jüngste südkoreanische Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAD nur die Spannungen zwischen dem Norden, Süden und den Nachbarländern. Der Frieden ist die mächtigste Abschreckungskraft gegen Krieg. Im Brief wurde hervorgehoben, der US-Präsident könne nur dann auf der koreanischen Halbinsel und in der Region andauernd Frieden und Stabilität herbeischaffen, wenn er durch das Abschließen eines Friedensabkommens die Maßnahme für die Beendigung des Koreakrieges treffe.